Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Herzlich willkommen. Magda Woyzuk, geboren 1983, dürfte Hörerinnen und Hörern von Österreich 1, namentlich unserer Hörspielsendungen, keine Unbekannte sein. 2009 ist sie erstmals als Autorin dieses künstlerischen Genres in Erscheinung getreten. Das Stück hieß Dog God und handelte von einem Kriegstraumatisierten, dessen Geliebte mit Hunden schwanger werden. In Das Glashaus wird ein ebensolches für ein junges Geschwisterpaar zum unermesslichen Dschungel mit entsprechender Flora und vor allem Fauna. In Vom Fehlen des Meeres auf dem Lande erzählt Magda Woyzuk von einer Wirtin mit Fernweh und einer Weitgereisten, die ihre kostbare Muschelsammlung bei der Wirtin gegen Bier, Zigaretten und Essen tauscht. Ein geheimnisvolles Anwesen in Niederösterreich ist der Schauplatz für Sieben Leben aus dem Jahr 2015. Ein Anwesen mit gewissen Ähnlichkeiten zu jenem Haus und jenem Garten, in dem der 1952 geborene Regisseur Peter Keitzer lebt. Er kannte Magda Woyzuk bereits, als sie ein Kind war. Er nahm die ersten schriftstellerischen Werke der Jugendlichen wahr und ernst. Dog God war das erste Hörspiel Woyzuks gewesen, das Keitzer für Österreich 1 umgesetzt hatte. Damals in Co-Regie mit dem Moderator der heutigen Sendung. Dieselbe Konstellation erwies sich 2018 als glücklich, als Magda Woyzuks Stück Die Schuhe der Braut mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet wurde. Eine reichlich bizarr wirkende Fluchtgeschichte eines, der sich schuldig gemacht hatte. Nach einigen weiteren Hörspielen sorgte Xerxes und die Stimmen aus der Finsternis für die nächsten Auszeichnungen. Wieder in der Regie von Peter Keitzer, ein 2500 Jahre umspannendes Drama um den persischen Herrscher und noch mehr um die Geschichte seither. Woyzuk erhielt dafür den Hauptpreis des International Radio Drama Festivals Prinova in Bukarest und jenen des renommierten internationalen Radiofestivals Primarulic. Das Ensemble, das in Xerxes alle mehr als 50 Rollen übernahm, bestand aus 6 Schauspielerinnen und Schauspielern. 3 von ihnen, Eva Mayer, Till Fierit und Wolfram Berger, treten auch in Magda Woyzuks jüngstem Hörspiel in Erscheinung. Und damit sind wir in der Gegenwart. Und bei jenem Stück, das wir Ihnen heute präsentieren. O Euridike, die Liebe höret nimmer auf. Ein Stück, das in Kooperation mit dem Südwestrundfunk entstand, der es übrigens in seinem Kinderhörspieltermin ausgestrahlt hat. Es ist aber nicht allein auf das an Jahren junge Publikum ausgelegt, sondern ein Vergnügen, wie wir meinen, für alle, die an einem verspielten, unterhaltsamen Umgang mit der Geschichte über Orpheus und Euridike gefallen finden. Neben den erwähnten Schauspielerinnen hören Sie hier noch Swinter Gersthofer, Lilith Hässle und Tim Wertz. Falls Sie Kinder in der Nähe haben und sollten diese ein knappes Stündchen erübrigen können, holen Sie sie ans Radio. Wir lieben Frauen sehr und leiden umso mehr und saufen, was nur geht, bis wir was noch mehr. Wir lieben Männer sehr und leiden, was nur geht. O Euridike, die Liebe höret nimmer auf. Hörspiel von Magda Woyzuk. Liedtexte, Musik und Regie, Peter Keitzer. Oh, Euridike. Es tut weh. Das ist voller Knoten. Und da steckt ein Zweig. Du reißt mir alle Haare aus. Das ist Euridike. Und wir sind ihre Schwestern. So? Das ist Kleid. Schlüpf rein. Vielleicht noch eine Blume im Haar? Hinters Ohr, so. Und? Na, die Blume ist vielleicht ein bisschen too much. Das ist zu kitschig. Als Nymphe muss man da besonders aufpassen mit dem Kitsch. Wir sind Baumnymphen, sogenannte Dryaden. Wir finden, dass uns nicht viel von Menschen unterscheidet, aber viele Menschen würden das Gegenteil behaupten. Weg, ich bin die Ältere. Das liegt daran, dass wir zwar sterblich sind wie die Menschen, aber im Gegensatz zu ihnen etwa 900 Jahre alt werden. Und unsere Körper dabei immer jung bleiben. Bis auf diese Kleinigkeit. Aber sehen wir aus wie Menschen? Reden wir sie. Und leben wir sie. Ja. Hm. Hier kommt Orpheus, sieh mal. Es scheint halt, er die Hunde ganz Griechenland zum Schlepptau. Musik vertreibt die Sorgen. Musik verjagt die Traurigkeit. Musik macht Lust und kürzt die Zeit. Und ewig uns erfreut. Musik lieb ich, solange ich leb und fröhlich meine Stimme. Jeder mag Orpheus. Auch wenn er ein bisschen ein Frauenheld ist, seit Apollon ihm dieses Lara-Instrument Lyra, geschenkt hat. Lara. Also den Männern fallen die Augen auch aus, wenn sie ihn sehen. Ja, und da bildet sich ganz schön was ein auf seine Lehrermusik. Wenn ich so spielen würde wie er, würde ich mir auch etwas darauf einbilden. Da hört sogar das Meer auf zu rauschen, nur damit es seine Musik hören kann. Musik lieb ich, solange ich lebe. Ich liebe ihn. Das ist ja das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass er dich liebt. Und das tut er. Beinahe neidisch könnte man werden. Oh, Handy. Schnell auf! Schnell! Nein, es ist alles in Ordnung. Es ist Berufsrisiko. Also, der Orpheus hat seine Lyra vom Gott Apollon bekommen. Der ist für alles Mögliche zuständig, gell? Licht, Heilung, Frühling, Musik und so weiter. Seit Orpheus die göttliche Lyra hat, ist seine Musik magisch geworden. Weil er spielt wie in alle Welt. Ajo, bloß kommt sie ihm dann manchmal ein bisschen zu nahe, gell? Bedrohlich nah, wenn er sich verspielt oder gar aufhört zu spielen. Der ist noch besser geworden, seit er mit der Eurydike zusammen ist. Apropos Eurydike, wo ist die überhaupt? Ah, da kommt sie. Liebste, schönste. Immer wie und immer Sonne. Nur dein, will ich immer nur sein. Immer nur dein, will ich immer. Deine Musik berührt mich im Innersten. Weil du mich im Innersten berührst. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Alle Klutschen. Mhm. Oh, was so eine Redeke. Beiden Typen da hinten. Was? Wo willst du hin? Es ist viel zu früh, um aufzustehen. Ich bin eine Nymphe. Ja, für Nymphen ist es bestimmt auch noch zu früh. Sagt der Mensch. Schlaf weiter, Liebster. Hörst du das Blätterrauschen? Und dein Vogelgesang. Die Welt ruft nach mir. Na gut, dann geh und sei Nymphe in ihr. Sei aber bitte treu nur mir. Sicher bist du hier, nur hier. I hate to see you go, but I love to watch you leave. Was? Was? Achso, nee, nichts. Ich wollte nur, dass du dich noch einmal nach mir umdrehst. Vielleicht noch eine Pirouette? Ja. Ich erwarte deine Rückkehr jetzt schon voller Ungeduld. Ich warte lieber geduldig. Komm sofort zu mir zurück, wenn du mit deinem Nymphenkrams fertig bist, ja? Versprochen? Soll ich dir was mitbringen? Nur dich. Alles schläft, als Eurydike aus dem Dorf wandert. Denn es ist so früh, dass es noch mehr Nacht ist als Tag. Sie mag den kühlen Tau auf ihren bloßen Füßen. Sie mag das Gezwitscher der erwachenden Vögel, die ihr von ihren Träumen erzählen. Ah, die Katze ist vor deinen Augen auf die Größe eines Korns geschrumpft? Ah, und dann hast du sie einfach gefressen. Oh, was für ein interessanter Traum für einen Vogel. Als Baumnymphe hat Eurydike stets ein offenes Ohr für ihre Schützlinge. Die Steineichen am Fuße des Hanges, wo ein kleiner Bach vor sich hingluckert, sind immer zufrieden. Es ist schön, mit euch zu plaudern. Manche sind immer unzufrieden. So wie die Olive, deren Aussicht aufs Meer von einem Felsen verdeckt ist. Doch Eurydike begegnet dem Kummer der anderen stets mit großer Umsicht. Ja, nein, jetzt hör mir doch mal zu! Ich kann's nicht mehr hören! Stopp, nein, jetzt! Seit 120 Jahren beschwerst du dich darüber, festgewachsen zu sein. Würdest du dich aufs Wachsen konzentrieren, statt auf dein Rumgejammere, dann hättest du deinen Meerblick schon längst. Doch an diesem Morgen bringt Eurydikes verliebtes Strahlen selbst die Olive zum Schweigen. Keine Klage heute? Denn alle, die Eurydike sehen, sehen ihr Glück. Und wer ihr Glück sieht, der kann nicht anders als selbst glücklich zu sein. Die Sonne ist mittlerweile über den Horizont geklettert. Ich muss los. Ja, tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Einfach zauberhaft, nicht? Hallo? Wer ist da? Komm raus und zeig dich. Wo so viele Bienen sind, kann Aristaios nicht weit sein. Wusste ich's doch. Was willst du, Aristaios? Ich will dich. Ich gehöre mir allein. Und so läuft Eurydike bloßfüßig durch die Wiese. Verfolgt von der Biene. Hey, Nymphe. Sieht sie nicht. Bleib stehen. Das im hohen Gras. Der lange Leib der Schlange windet sich durch die Halme. Verschwindet. Das tödliche Gift beginnt sein Werk zu verrichten. Mit jedem Schlag von Eurydikes Herzen wird es weiter in den Leib getragen, bis... Oh, Holz. Oh, Holz. Eurydike? Eurydike! Nein, also Eurydikes Tod hat wirklich auf eine gewisse Art auch Orpheus' Leben ein Ende gesetzt. Ja, schon. Seit Wochen hat er sein Bett kaum verlassen. Die Lyra, die verstaubt in der Zimmerecke. Und ganz abgemagert ist er. Er will weder essen noch trinken. Lasst mich in Ruhe! Ach, Orpheus! Sei doch nicht so. Geht weg, hab ich gesagt! Solange du nur im Bett liegst, geht die Geschichte nicht weiter. Ohne Eurydike ist mein Leben vorbei. Das ist nicht vorbei. Eurydike ist eine Unterwelt. Aber du bist Orpheus. Ja, aber gegen den Tod vermag ich nichts auszurichten. Orpheus, erinnerst du dich, als du im Tal zwischen den Steinen Lyra spieltest und die Steine vor Rührung so sehr weinten, dass du beinahe in ihren Tränen ertrunken wärst? Ja, wäre ich damals nur gestorben. Deine Musik ist von einer Kraft. Sie könnte das Herz der Götter erweichen. Ach, hätten die Götter ein Herz, sie hätten mir Eurydike gelassen. Steig hinab ins Totenreich. Ja, aber wie soll ich denn dorthin gelangen, ohne selbst zu sterben? Ich verrate dir, wo der Eingang liegt. Ja, als würde ich es nicht wissen. Hör zu. Ja. Echt? Ja. Verstanden? Was packst du in deinen Rucksack? Gummistiefel, Stirnlampe. Stirnlampe, ja. Super wichtig. Ja, es ist finster in der Unterwelt. Genau. Und etwas zu trinken. Ja. Ah ja, und mein Handy. Das ist eine Geschichte ohne Handy. Außerdem ist dort unten kein Empfang. Na gut. Ja, dann... Das Wichtigste hättest du beinahe vergessen. Meine Lyra. Ein bisschen ein Idiot ist er schon. Aber ein schöner. Ich weine nicht, noch seufze ich, geliebte Eurydike. Wirst schon sehen, hast nicht vergeblich im Sterben gerufen. Ich bin nicht weit, ich komme, o allerliebster Tote. Hi, Orpheus. Hi. Wohin des Weges du? Ich bin nur unterwegs in die Unterwelt. Zu der Eurydike? Ja. Ja. In die Unterwelt, ist das nicht total eklig? Horror, und so mit dem Hades und so. Also ich fürchte mich nicht. Respekt, ne? Mensch, du. Na ja, dann, ja, mach's gut, ne? Ja, du auch, du. Ich muss los. In die Unterwelt, stark. Ja, so. Wo ist nur die Stirnlampe? Okay. Oh Gott. Hallo? Finstere Ufer. Düstere, schreckliche Felder, die ihr nie Sterne noch Sonne jemals hell leuchten saht, hallet nur traurig wieder, hallet nur traurig wieder. Tausenddreihunderteins, ach Gott, nehmen diese Stufen nie ein Ende. Das ist doch, ich fürchte mich. Was ist das für ein Fluss? Das ist der Styx. Spiel weiter, schöner Mann, spiel weiter. Und das ist Charon, der Fährmann, der die Toten über den Fluss ins Totenreich bringt. Also sei höflich. Was war das? Ja, das sind die Toten, die keine Münze dabei haben, um die Überfahrt zu bezahlen. Gummistiefel soll ich einpacken, aber an die Münze hast du mich nicht erinnert. Hey, du bist ja auch nicht tot. Ohne Münze musst du 100 Jahre auf dieser Seite des Ufers warten, mein Freund. Lebendige dürfen ohnehin nicht ins Reich der Toten. Warum eigentlich nicht? Weil der Tod sonst keinen Sinn hätte. Verstehe ich nicht. Versteht niemand. Du sprichst in Rätseln, alter Mann. Naja, ich muss jedenfalls hinüber. Warum? Na, wegen Eurydike. Wegen der Nymphe? Ja. Du erinnerst dich an sie? Ich sage dir, normalerweise sind die Leute traurig, wenn sie hier ankommen. Aber diese Eurydike, die war ziemlich wütend. Die hat geschimpft wie ein Rohrspatz und voller Wut Steine in meinen Fluss geschmissen. Ach ja, das ist meine Eurydike. So, was kann ich dir geben, damit du mich ins Totenreich übersetzt? Gummistiefel, was hältst du davon? Die wären sehr praktisch für dich. Das Gummistiefel. Ich bin schon so lange Fährmann, ich mag nasse Füße. Aber weißt du was, lieber hätte ich dieses leuchtende Ding da auf deinem Kopf. Weißt du, ich bin alt und meine Augen sind nicht mehr die besten. Manchmal versuchen mich die Toten mit Falschgeld zu betrügen. Also von der Stirnlampe würde ich mich ehrlich gesagt nur ungern trennen. Wie wär's stattdessen mit einem Lied? Ja, ich will diese Stirnlampe. Also die Lampe und ein Lied. Wenn mein Funke edler Liebe dein Herz noch wärmt, so höre die Orpheus Klage. Vergieße Tränen bei meinem Weinen, du Schatten der Hölle. Das ist ein magisches Objekt. Du Schatten der Hölle, bloß weg hier. Na los, worauf wartest du? Die Hoffnung, Mitleid zu erlangen, wurde nicht geboren in diesem Abgrund, wo das Mitleid nie sich regt. mit einer goldenen Leier bittet ein Liebender, dass seine Geliebte mit dir, steig aus, nochmals den Himmel sehe. Du bist im Reich des Hades. Und zum Leben wiederkehre. Das wolltest du doch. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Hunden. Was meinst du damit? Hab ich Angst vor Hunden? Was? Was? Viel Glück, schöner Orpheus. Hallo? Wo seid ihr? Wir waren ums Eck. Ums Eck. Ja, ums auch Eck. Unser eins muss mal. Nur langsam gewöhnen sich Orpheus Augen an die Düsternis am anderen Ufer des Styx. Und je länger er durch diese Düsternis stolpert, desto stärker wird ein seltsamer Geruch. Es ist der Geruch eines Tieres. Ich habe keine Angst vor Hunden. Hunde lieben mich. Die Kleinen genauso wie die sehr Großen. Das ist Kerberos. Er hat drei Köpfe und ist groß wie einer von diesen gelben amerikanischen Autobussen. Jeder der drei Köpfe, Kerr, Berr und Oss, hat ein Maul. Und jedes Maul hat 42 Zähne. Macht insgesamt 126 Zähne, die nach Orpheus schnappen, während der sich den Windesei auf einen Felsen rettet. Okay. Hunde spielen gern. Stöckchen werfen. Ja. Die Gummistiefel. Ja. Ich fasse es nicht. Er hat ihn einfach gefressen. Aber jetzt das zweite Maul. Braves Hündchen, nein, dann hol's dir. Zwei Gummistiefel zum Abendessen. Na, der wird Verstopfung haben morgen früh. Für Oss gibt's ein Liedchen. Abendstille überall. Nur am Styx die Nachtigall. Verdammt, Nachtigallen gibt's hier unten ja nicht. Raben krächzen böse und schauerlich durch das Tal in den Schlund. Kerberos wird müde. Gefällt dir das? Er rollt sich zusammen. Jeder seiner drei Köpfe schließt die Augen und bald... Vorsichtig, sehr vorsichtig, klettert Orpheus vom Felsen und schleicht um den gigantischen Hund herum. Tapst auf Zehenspitzen durch das Tor, den Eingang zu Hades Reich, das Kerberos bewacht. Tapst weiter durch den finsteren Tunnel und schwupps, schon ist Orpheus im Reich der Toten. Ich fürchte mich. Und schließlich erreicht er den Quell dieses Lärms. Es ist ein weiterer Fluss. Der Phlegeton. Nicht aus Wasser besteht er, sondern aus Feuer und Lava. Denn auf der anderen Seite liegt der Tartarus. Dort landen nur jene, die schwerste Verfehlungen gegen die Götter begangen haben. Was bitteschön hat ein Esel in der Hölle verloren? Der Esel ist eine Eselin. Und gehört zu Oknos. Oknos war ein hart arbeitender Mann, aber kaum war das Geld auf seinem Konto, wurde es von seiner verschwenderischen Frau sofort verprasst. Ja, und deswegen muss Oknos zur Strafe ohne Unterlass ein Seil flechten, das gleichzeitig am anderen Ende von der Eselin aufgefressen wird. Seine Frau baut den Mist und er wird bestraft? Ja, das versteht niemand so recht. Aber wer sind wir, die Götter in Frage zu stellen? Hör nicht auf zu spielen. Gib meinem alten Mann Zeit zu verstaufen. Oh, und das ist Sisyphos. Er ist dazu verdammt, einen Stein den Berg hochzurollen. Aber kaum ist er oben angekommen, rollt der Stein wieder hinunter und Sisyphos muss von neuem anfangen. Na, das klingt ja mal richtig frustrierend. Was hat er denn verbrochen? Es ist schon so lange her, dass sich keiner mehr daran erinnert. Nicht einmal er selbst. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also, ich will ja nichts sagen, aber das alles klingt mir ein bisschen ungerecht hier. Ich meine, allein hier, die Eselin. Die kann ja am wenigsten für nichts und ist dazu verdammt, in alle Ewigkeit zu fressen. Spiel, Orpheus. Lass mich meinen ewig währenden Hunger und Durst vergessen. Ich flehe dich an. Hey, du stehst bis zum Kinn im Wasser und über dir wächst ein Feigenbaum. Bück dich und trink, streck dich und iss. Einst war Tantalos ein großer König. Aus Hochmut dachte er sich eine besonders grausige List aus, um die Allwissenheit der Götter auf die Probe zu stellen. Ja, ich ließ meinen Sohn töten. Und dann lud ich die Götter zu einem Essen in meinen Palast und servierte ihnen mein Kind. Und deswegen muss Tantalos zur Strafe bis in alle Ewigkeit Hunger und Durst leiden. Ja, deshalb stehe ich im Wasser und ein Feigenbaum wächst über mir, bei dem ich bücke, um zu trinken. Dann weicht das Wasser vor mir zurück und wenn ich mich nach den Früchten strecke, dann tun es die Äste dem Wasser gleich. Höre, wie sie stöhnen, die verzweifelnd starben. Hör sie heulen, die zu viel wagten. Und sieh die Bluten, sieh, wie sie rasen. Geliebte, ich komme, dich retten zu fassen. Warte, warte, warte, nicht gleich so gucken, Persephone. Überhaupt nichts. Wie wär's, wenn man den nächsten Cembalo-Lehrer, der stirbt, fragen, ob er da was beibringen kann? Persephone? Ja? Denkst du eigentlich manchmal darüber nach, wie es wäre, tot zu sein? Hä? Na? Nie. Na, nie. So richtig gar nie. Na, gar nicht, weil wir Götter sind, Hades. Wir können überhaupt gar nicht sterben. Warum denkst du jetzt darüber nach? Kann ich dir nie sagen. Weiß ich auch nie. Vielleicht. Geh, du brauchst vielleicht ein bisschen Abwechslung, ha? Geh mal deine Geschwister am Olymp besuchen. Das ist ein bisschen frische Luft, ein bisschen Sonn. Außerdem ist das sicher schön. Du sitzt immer da im Dunkeln und dann hörst das ewige Sudern. Das ist ja nix. Warum, frage ich mich, warum seufzen und jammern die Sterblichen in einer Tour? Da wird genörgelt ohne... Warum? Ja, weil sie halt lieben, Hades. Und wenn sie dann sterben und daherkommen, dann sind sie in der Regel nicht richtig glücklich drüber. Es dauert, bis sie sich an die neue Situation gewöhnen. Warte mal ganz kurz, meine Liebste, bitte. Ja, bitte. Es tut mir leid, aber die ist immer noch da. Das darf doch nicht wahr sein. Na, dann schicke die weg. Die habe ich ja schon. Habe ich ja schon. Nicht? Gestern, vorgestern. Vorgestern, diese Eurydike, die besteht da. Ja, diese Nymphe. Na, dann schaust du halt einmal an. Hör schon mal! Ja, schicke die rein. Seit 3 Tagen warte ich jetzt vor dieser vermaledeiten Tür darauf, vorgelassen zu werden. Reich! Nymphe! Oder? Oder was, ha? Oder du tötest mich, ich bin schon tot! Oh. Und ganz schön gefressen. Von meinen versprochenen 900 Jahren habe ich kaum 200 gelebt. Ihr könnt mich doch nicht einfach so aus dem Leben reißen, wenn ich endlich verliebt bin. Ich will raus aus diesem Drecksloch. Du nennst mein Reich ein Drecksloch. Hades, setz dich hin. Überall Steine, Staub und kohlrabenschwarze Nacht. Ich bin eine Nymphe. Ich brauche Licht. Ich brauche Bäume. Hier unten ist weit und breit kein einziger Baum, außer der, unter dem Tantalos verhungert. Überall schweben durchsichtige Gestalten durch die Gegend und stöhnen und jammern und heulen. Ich habe Durst. Dann nimm ein Schlückchen Lederwasser, dafür ist es da, verdammt nochmal. Wer das Wasser des Vergessens trinkt, der vergisst. Ich will nicht vergessen, ich will Orpheus nicht vergessen. Siehst du, Persephone? Niemandem gefällt's hier. So, und jetzt ist aber mal a Ruhe und eins nach dem anderen. Eurydike, bitte, was ist? Es gibt da diesen wirklich tollen Typen. Er heißt Orpheus und ist Musiker. In einer Band? Nein, egal. Dieser Typ, auf den alle stehen, der hat sich in mich verliebt. Mhm, verstehe. Ja, und dann zu sterben, das ist einfach ungerecht. Ja. Hades! Ja, was soll ich sagen? Das Leben ist nicht gerecht und der Tod ist es auch nicht. Oh, ihr müsst mich sofort gehen lassen. Stell dir vor, was dann los ist, wenn sich herumspricht, dass wir dich aus der Unterwelt entlassen haben. Die wollen dann alle aussehen. Ich würde es niemandem erzählen. Es geht nicht, Eurydike. Oh Mann, das ist einfach unfair. Schau, Das fühlt sich jetzt gerade furchtbar an, aber du wirst schon sehen, selbst der schlimmste Liebeskummer geht irgendwann vorbei. Ich habe keinen Liebeskummer. Den hätte ich, würde er mich nicht lieben, aber er liebt mich und ich liebe ihn. Ich habe Vermissung. Ganz schlimme Vermissung. Vermissung? Bei uns heißt es Sehnsucht. Hades, weinst du? Nee. Oh. Der Gott des Todes versteht mich. So, jetzt kommen wir mal, Hades. Wir müssen reden. Warte hier kurz. Wir sind gleich wieder da. Gut. Was ist los mit dir? Diese Angelegenheit rührt mich zutiefst. Hört, hört. Großer Hades, Gott der Unterwelt, gefürchtet und gerührt? Ich verstehe Ihre Vermissung besser als jeder andere. Sehnsucht hast es. Du verbringst ja die Hälfte des Jahres in der Oberwelt. Hast du irgendeinen Deut davon, wie ich mich fühle, wenn ich ganz alleine hier unten im Dunkeln sitze, während du in der Sonne liegst und im Meer badest? Und mir geht's doch wieder, Eurydike. Darf ich dich daran erinnern, wie es dazu gekommen ist? Du hast mich entführt, bitte. Na, freiwillig wärst du ja nie mitgekommen. Ja, natürlich nicht. Niemand will freiwillig in die Unterwelt. Und trotzdem, wie deine Mutter reagiert hat, war völlig überzogen. Nur weil sie sauer ist, muss man nicht gleich die halbe Menschheit verhungern lassen. Was war das für ein Rummel und Radau hier unten? Ich muss den zweiten Fährmann bestellen, um die Toten über den Fluss zu bringen. Ja, was hast denn du da gedacht, was passiert, wenn du die Tochter der Wettergöttin entführst? Na ja. Nix, ne. Dass ich die Hälfte des Jahres in der Oberwelt lebe, das haben wir gemeinsam im Olymp beschlossen und du warst damit einverstanden. Du bist also nett wie die Eurydike und fertig jetzt. Warte mal kurz. Warte mal. Was ist das? Ist das Musik? Eurydike. Orpheus. Du bist ja kaum zu erkennen. Ganz durchsichtig. Wie ein Geist. Und du braun gebrannt wie immer. Ein Lebender unter lauter Toten. Ich pack das nicht. Sie müssen Frau Persephone sein. Ja? Und wie bist du da hergekommen? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Interessante Mitarbeiter haben Sie hier übrigens. Der Hund mit den drei Köpfen. Spektakuläre Züchtung, muss ich sagen. Und hier dieser Feuerfluss. Wow, wirklich beeindruckend. Herr Hades, interessante Ideen zur Bestrafung haben Sie auch. Was willst du, Sterblicher? Ich bin wegen ihr hier. Wegen dir bin ich hier, Eurydike. Ja. Sieh dir, er liebt mich. Ja, ich bin in der Unterwelt, weil Eurydike hier ist. Und ich will, dass wir beide nicht mehr hier sind. Ja, also ich will sie nun ja also quasi ausleihen. Ich bin kein Regenschirm. Also ich will sie wieder mitnehmen, ja, bis sie dann endgültig in der Unterwelt leben wird, mit mir dann, irgendwann, also wenn wir beide tot sind. Also gleichzeitig meine ich. Sie ist tot. Ja. Du bist aber am Leben. Ja. Du verstehst das Problem? Ja, ich will Eurydike zurück. Da musst du warten, bis du selbst stirbst. Na, dann seid ihr wieder zusammen. Nein, ich will nicht warten. Also, sterben. Ich wollte auch nicht sterben. Na, Mensch, mal bitte. Persephone. Was? Können wir mal ganz kurz hier? Was jetzt? Ich könnte die beiden knutschen. Die sind doch so süß. Hast du schon mal so was Romantisches gehört? Ein Lebender, der in mein Totenreich runtersteigt, um seine Geliebte zurückzuholen. Allein schon deswegen müssen wir die beiden noch rauslassen. Du willst die Gesetze von Tod und Leben über den Haufen werfen, weil irgendein Typ mit seiner Gitarre in die Unterwelt spaziert? Das ist eine Lyra und die spielt ja richtig gut. Also, guck Guck doch mal, was der geleistet hat. Der hat den Fährmann überredet. Der ist am Kerberos vorbeigekommen. Ein einziges Mal in meinem Leben möchte ich Leben schenken. Ein einziges Mal will ich jemand sein, der die Menschen glücklich macht und nicht der, der sie zum Heulen bringt. Ein einziges Mal will ich dieses verliebte Geflüster und Gackern und Kichern hören und nicht dieses ewige Nörgeln und Jammern und Klagen. Ja. Ja. Ja. Und außerdem landen die doch früher oder später sowieso wieder hier unten. Ja, ist gut, aber wir dürfen es denen nicht so einfach machen. Du, sonst werfen uns die anderen Götter am Ende noch vor. Wir sind zu nachsichtig mit den Menschen geworden. Nein. Warte mal, ich habe da so eine Idee. So, also nun. Orpheus, uns ist zugetragen worden, du bist ein richtig guter Musiker. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist da herunten nicht so viel los. Aber der Hades und die tanzen halt gern. Nö. Also Tango, Walzer, Cha-Cha-Cha. Rumba, Slow Fox, Say So. Kannst du irgendwas davon? Ja, selbstverständlich. Na dann, darf ich bieten, meine liebe Persephone? Sehr gerne. Na und, nun geht's los, ne? Ich liebe die Nymphe und sie liebt mich auch. Das Feeling ist mächtig und kribbelt im Bauch. Es kribbelt im Kopf, in den Beinen, im Zopf. Es kribbelt und kribbelt und kribbelt nicht schlecht. Es ist nur die Liebe, ich sag's euch echt. Ist endlich was Kribbelndes, ne? Bis du schüttelst und rüttelst zu zweit. Yes, die Liebe geht weit. Ist wirklich sehr groß, kribbelt einmal und zweimal. So geht es gleich los. Oh, ja, herrlich. Was war das? Nennt sich Rap. Rap? Mhm. Aha. Oh, ein sehr schönes Paar sind sie, wirklich. Nein, das muss man ihnen lassen. Ach, danke. So, nee, wirklich, so grazil. Oh, nee, du. Also, tanzen ist eh ganz leicht, wenn man sich an eine ganz simple Regel hält. Nein, es ist nämlich die, dass der eine führt und die andere sich auch führen lässt und folgt. Okay, alles. So, jetzt zu eurer Angelegenheit. Du darfst Eurydike mitnehmen, Orpheus, unter einer Bedingung. Sie wird den ganzen Weg in die Oberwelt hinter dir gehen. Und du darfst dich nicht nach ihr umdrehen, bis ihr wieder draußen seid. Das war Hades Idee. Woher soll ich dann wissen, dass sie hinter mir ist? Naja, darum geht's ja eben. Du musst eben drauf vertrauen, dass sie dir folgt. Das ist ein Witz, oder? Nein, also ich liebe Eurydike, ja, aber nun ja, also sie folgt nie. Bitte? Nein, also was ich meine, Eurydike ist eine selbstbestimmte junge Nymphe, ja, die gern ihren eigenen Weg geht. Ja. Also mir wäre lieber, sie geht voraus und ich folge ihr. Ja, gut. Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Mir wäre das auch lieber. Orpheus ist einfach, er ist furchtbar ungeduldig. Ja. Ich bin nicht sicher, ob er es schafft, sich nicht umzudrehen. Was? Also hast du gar kein Vertrauen in den Orpheus? Doch schon, aber ich kenne ihn halt auch. Seine Ungeduld ist ziemlich nervig. Ah ja, ach so. Ich will vorne gehen, nur zur Sicherheit. Mhm. Es geht immerhin um mein Leben. Also wenn er dich retten will, dann muss er seine Ungeduld eben beherrschen. Nö, hier, das letzte Wort ist gesprochen. Eurydike muss Orpheus folgen. Orpheus darf sich nicht umdrehen. Super. Moment. Was ist jetzt noch? Es ist ein bisschen peinlich, aber könnten Sie uns vielleicht ein bisschen Kleingeld borgen? Ja, der Fährmann. Orpheus! Spiel, Spiel, Spiel! Du findest mich also nervig, können ja? Können wir das besprechen, wenn wir diesem Schlamassel entkommen sind? Nein, das besprechen wir jetzt. Oh, siehst du, das meine ich. Bei dir muss immer alles jetzt sofort sein. Ja, sei froh. Ich hätte auch einfach bis zu meinem Tod warten können, um dich wiederzusehen. Meine Ungeduld hat mich hierher geführt, an den furchtbarsten Ort aller Orte, nur damit ich dich endlich in meine Arme... Stopp! Nicht umdrehen. Oh, puh. Das war knapp. Keine Panik. Wir machen das jetzt ganz langsam. Ja. Wie wär's, wenn du irgendwas spielst? Du spielst und ich gehe dir einfach hinterher. Ja, gute Idee. Ach, Liebste, lass uns eilen. Wir haben keine Zeit. Es schadet das Verweilen und uns beide seid. Bist du da? Ich bin da. Bist du wirklich da? Ich kann deine Schritte nicht hören. Weil du stehst, und wenn du stehst, stehe ich eben auch. Ich ertrage dieses Heulen nicht. Halt dir die Ohren zu. Eurydike, bist du noch da? Eurydike. Stopp! Nicht umdrehen! Ja, warum antwortest du nicht? Du hast gesagt, ich soll mir die Ohren zuhalten. Wir müssen weg hier. Ich sterbe sonst gleich noch einmal. Lauf! Ja. Komisch, dass du außer Atem kommst. Warum? Na, weil du tot bist. Tote atmen nicht. Ich kann dich auch riechen. Wirklich? Myrrhe. Ein bisschen Schweiß. Ich kann es kaum erwarten, dich zu berühren, dich zu küssen. Ich auch nicht. Aber zuerst müssen wir hier raus. Was ist das für ein finsterer, enger Tunnel? Da führt unser Weg durch. So eine Schwärze habe ich noch nie gesehen. Hast du keine Taschenlampe? Nicht mehr. Schwer ist mir. Mit einem Mal ums Herz. Es ist die Dunkelheit hier unten. Mir ist, als könnte ich dich spüren, und gleichzeitig ist da nichts. Was, wenn du gar nicht da bist? Ich bin da und nicht da. So ist es, wenn man tot ist. Dieses Reich macht etwas mit mir. Nichts scheint mehr zu sein, wie es ist. Liebster. Meine Musik verzauberte Götter, Frauen, Männer. Steine, Bäume, Tiere. Mich. Es gab Tage, da tanzten selbst die Wolken zum Klang meiner Lieder. Aber hier gibt es keine Wolken, hier gibt es keine Sonne, keine Sterne, keinen Mond. Bald werden wir dem Himmel wieder nah sein. Mir ist, als hätten mich die Götter verlassen. Im Gegenteil. Sie haben dir gestattet, mich aus dem Totenreich zurück ans Licht zu führen. Als du herkamst, bist du da zufällig auch einem Hund begegnet? Das ist ein Monster mit drei Köpfen. Überall, nur am Stück der Wasserfall. Raben krächzen böse und schauerlich durch den Schlund. Ein Fliegenlicht? Ernsthaft? Ja, hat doch funktioniert. Da müssen wir rüber? Ja, erinnerst du dich nicht mehr? So viel Wasser, wie sollen wir da... Taxi! Hey, Charon! Da kommt er schon. Wie kommt der Alte an eine Stirnlampe? Lange Geschichte. Kannst du uns übersetzen? Und diesmal kann ich dich für deine Dienste entlohnen. Und was ist mit dir, Eurydike? Denn so wie ein Fluss nur in eine Richtung fließt, so tut es auch das Leben. Und das weißt du jetzt. Wird das Leben nicht erst dadurch wertvoll, weil es irgendwann endet? Meine Rede. Deines hat vor der Zeit geendet. Aber es hat geendet. Jetzt, wo ich den Tod kenne, wird es anders sein. Wir werden zusammen sein, das ist alles, was zählt. Oh, wir sind da. Ich sehe nie jemanden öfter als einmal. Jetzt habe ich jeden von euch zweimal gesehen. Aller guten Dinge sind drei. Beim nächsten Mal wird es das letzte Mal sein, dass wir uns treffen. Möge euer Leben ein glückliches sein. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das ist die letzte Treppe. Wow. Ich kann gar kein Ende sehen. Meine Musik wird uns hochtragen. Eins. Zwei. Drei. Er geht so schnell. Orpheus! Wieso geht er so schnell? Eurydike? Diese Finsternis. So allein fühle ich mich. Eurydike! Bist du das? Warte! Ich kann nicht so schnell! Beeil dich! Eine Furcht wächst in mir, wie ich sie noch nie gespürt habe. Ich muss hier raus! Gibt es Eurydike überhaupt? Vielleicht ist das alles nur ein Traum. Ich bin hinter dir. Ein Albtraum. Was, wenn es nicht meine Eurydike ist, die ich ans Licht führe? Achthundert. 801. 801. Schließlich ist sie gestorben. Ihre Stimme mag ihre Stimme sein, aber welche Spuren hinterlässt der eigene Tod im Herzen? Bist du noch du, Eurydike? Nicht so schnell! Mir ist, als würde ich verfolgt. Ist da jemand hinter mir? Ich bin hinter dir! Nicht so schnell, Orpheus! Ich bitte dich! Ich muss hier sofort raus, sonst verschlingt mich diese Schwärze auf immer. Jetzt, wo wir fast draußen sind, bekommt er Panik. Es ist alles gut. Bald sind wir wieder vereint. Wird Ihre Haut kalt sein? Ihr Blick starr? Ihr Herz versteinert? Werde ich eine Tote lieben? Orpheus! Beruhig dich! 1001, 1002. Mir ist, als wolle mich der Tod in seine Arme ziehen. Du spürst die Schwelle. Das Sterben kam mir auch leichter vor als dieser lange Weg zurück ins Leben. Sieh nach vorn. Da wird's schon heller. Ich kann nicht mehr. Ich muss wissen, ob du wirklich du bist, Eurydike. Was hast du getan? Du bist es ja wirklich. Ich fass es nicht. Da sterbe ich vor meiner Zeit, weil ein Idiot seine Bienen auf mich hetzt. Und dann sterbe ich gleich noch einmal, weil ein zweiter Idiot es nicht schafft zu tun, was man ihm sagt. Was hab ich nur getan? Eine simple Aufgabe, nicht umdrehen. Die Götter lieben mich. Sie werden Verständnis haben. Ich gehe einfach gleich noch mal hinunter und erkläre das alles. Komm, reich mir deine Hand. Ich kann nicht. Komm. Ich kann mich nicht bewegen. Das werde ich dir nie vergessen. Orpheus. Nie. Und so kehrt Orpheus allein ins Dorf zurück. Erfüllt von Trauer, Gram und Schuld. Seid still. Ich will nichts mehr von dieser Geschichte hören. Die Wochen ziehen durchs Jahr. Der Winter ist bitterkalt. Und auch in Orpheus Herz regiert die Kälte. Er isst nicht und er trinkt nicht. Die Musik bereitet ihm keine Freude mehr. Es wird Frühling, aber er erträgt weder die blühenden Blumen noch die zwitschernden Vögel. Alle vermissen dich. Ja. Heute ist Frühlingsfest. Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Außerdem sind die Mänaden in der Stadt. Na, was interessiert mich dieser Haufen nackter, wilder Hexen? Wo sie hinkommen, bringen sie Chaos. Ja, und Tanz und Ekstase und Rausch und Lust. Ach, das ist das, was du brauchst. Denn das ist das, was uns Menschen den Tod vergessen lässt. Komm. Ich will den Tod nicht vergessen. Vergesse ich ihn, dann vergesse ich Eurydike. Komm jetzt. Sieh mal, da ist Orpheus. Was sich so verändert hat, dass alles passiert. Das sagen alle. Das ist eine Tragödie. Ist Orpheus. Komm in unsere Mitte, schöner Mann. Spiel für uns. Ihr wollt, dass ich für euch spiele? Ja. Wir wollen mit dir vergehen zu deiner Musik. Jetzt schau mal, der Orpheus hat keine Angst vor der Mänade. Ist verrückt. verrückt vor Kummer. Ich liebe Frauen sehr und leide umso mehr und saufe, was nur geht. Ach, bis ich verrückt und blöd. Wir wollen tanzen. Tanzen wollt ihr also? Das Leben spüren, ja? Na dann. Wenn du uns unsere Lust noch einmal verwehrst, zerreißen wir dich wie Wölfe ein Schaf. Ich fürchte mich nicht vor dem Tod. Wir haben ihn in Stücke gerissen. Wie kann es sein, dass sein Kopf immer noch jault? Komm, wir werfen ihn in den Fluss. Ein Bein hast du. Ein zweites. Ein Arm. Ein zweiter. Oh, der Sixpack noch einmal anfassen. Oh, so eine Verschwendung. Ach, komm, weg damit. Und zuletzt noch der Kopf. Vergiss die Lyra nicht. Hm. Was glaubst du? Wie lange jault der noch? Der Fluss führt ins Ägäische Meer. Spätestens da wird er niemanden mehr stören. Und so treibt Orpheus Kopf zusammen mit der Lyra den Fluss Hebros hinunter. Och, das ist ja nicht auszuhalten. Die Götter mögen uns gnädig sein. Erlöst ihn. Unerträglich. Halt dein dappisches Maul, du. Der Fluss spült Orpheus Kopf und die Lyra ins offene Mittelmeer. Die Menschen hören ihn nun nicht mehr. Aber das gilt nicht für die Götter auf dem Olymp, wo man alles sieht und hört, was auf der Welt so vor sich geht. Zeus ist die Lust auf Frauen vergangen. Hera die Lust aufs Schimpfe. Demeter droht mit einer weiteren Hungersnot. Wo aber bleibt Hades? Der wagt sich überhaupt nimmer aus der Unterwelt, aus Angst, dass man ihm die Schuld für das Gejammer geben wird. Also spricht Zeus hochdrohe ein Machtwort. Apollon! Du hast Orpheus die Lyra geschenkt und ihn damit zu dem gemacht, was er ist. Wenn du diesem Gejaule kein Ende setzt, dann bist du die längste Zeit als Gott an meinem Tisch gesessen. Zeus, ich bekomme ihn ja nicht zu fassen. Der Kopf treibt im Meer herum. Aber schließlich wird er zusammen mit der Lyra am Strand der Insel Lesbos angespült. Na, endlich habe ich dich. Psst, Orpheus, es ist vorbei, du kannst jetzt aufhören. Ruhe, schweig still. Apollon begräbt den Kopf an Ort und Stelle. Hier, nimm das mit. Noch einmal wird der Fährmann deine blöde Stirnlampe wohl nicht nehmen wollen. Und damit bringt er dich wohlbehalten über den Styx. Die göttliche Lyra wird aber nicht begraben. Er blickt in den Himmel und entdeckt dort eine kahle Stelle. Etwas, das wir heute Schwarzes Loch nennen. Zeus, sag, was hältst du von einem neuen Sternbild? Und da oben links scheint mir ein bisschen leer. Hauptsache, dieses Unding ist aus der Welt und der Kopf gibt Frieden. Also wirft Apollon die Lyra, die er Orpheus einst schenkte, in den Himmel, wo sie heute noch als Sternbild hängt. Hey, Charon! Orpheus! Ganz ohne Instrument unterwegs und auch tot. Ja, bringst du mich rüber? Hier, ich hab dir auch Reservebatterien für die Stirnlampe mitgebracht. Ja, klar. Komm. Ich hab gehört, du hast dich umgedreht. Ja, ja. Es war ein Versehen. Bei deiner Nymphe klang das anders. Was? War sie sehr wütend? Wut ist gar kein Ausdruck. So. Naja, jetzt seid ihr endlich vereint und habt die ganze Ewigkeit für euch, um das auszudiskutieren. Raus mit dir, komm. Orpheus! Und da ist sie ja schon, deine liebste Eurydike. Ich mach mal, dass ich davonkomme. Tschüss, ihr Turteltäubchen. Du wagst es wirklich, nochmal hierher zu kommen? Ich kann das erklären. Ein Feigling bist du, aus lauter Angst hast du dich umgedreht. Dafür bleibe ich jetzt. Für immer vereint. Das wollten wir doch. Wie konntest du mir das antun? Ich hab dich so vermisst. Ich dich auch. Komm in meine Arme. Du hast gar keine. Du ja auch nicht. Das wird interessant. Schönste Liebster, für immer und immer nur dein, so soll es und wird es auch sein. Wo immer wir sind, egal ist es auch, die Liebe höret nimmer auf. Für immer und immer nur dein, so soll es und wird es auch sein. Wo immer wir sind, egal ist es auch, die Liebe höret nimmer auf. Ich liebe die Nymphe und sie liebt mich auch. Das Feeling ist mächtig und kribbelt im Bauch. Wo immer wir sind, egal ist es auch, die Liebe hört immer auf. Persephone! Ich bin da, der Knabe mit Oliver! Orpheus? Hey, wunderbar! Endlich kommt ein bisschen Leben in die finstere Bude. Komm, spür für uns. Na, ich hab leider keine Lyra mehr. Darf ich bitten, meine Liebste? Er liebt die Nymphe. Und ich liebe ihn. Das Feeling ist mächtig und kribbelt im Bauch. Es kribbelt im Kopf, in den Beinen, im Zopf. Es kribbelt und kribbelt und kribbelt nicht schlecht. Es ist nur die Liebe. Ich sag es euch echt. Oh. Was du für immer wir sind, egal ist es auch. Die Liebe ist Zuflucht und kribbelt und kribbelt und kribbelt. Oh, Eurydike. Die Liebe hört nimmer auf. Hörspiel von Magda Wojcuk. Liedtexte und Musik Peter Keitzer. Mit Lilith Hessle. Eurydike. Tim Wertz. Orpheus. Eva Meyer. Persephone, Schwester, Nymphe, Frau, Menade, Erzählerin. Svinta Gersthofer. Auch eine Schwester, auch eine Nymphe, die Frau. Auch eine Menade, auch eine Erzählerin. Till Fieret. Danke, Lilith Hessle. Hades, Mann, Apollon, Erzähler, Aristaios. Wolfram Berger. Charon, Kerberos, Oknos, Sisyphos, Pantheon, Angestellter, Zeus, zweiter Mann, das Feeling ist mächtig und kribbelt im Bauch. Alle, Charon, Chor der verdammten Menge, Seelen in der Unterwelt. Tonaufnahmen Astrid Drechsler und Theresa Schwind. Montage und Mischung Georg Mittermeier. Regieassistenz Julia Herzog. Regie Peter Keitzer. Aufnahmen in der Ruine und im Weinkeller am Stuthof Schwertfegen, Niederösterreich. Es ist nur die Liebe. Ich sage es euch echt. Achso, ja. Entschuldigung. Und natürlich die Olive. Olive, nein, wir haben dich nicht vergessen. Ja, ist gut jetzt. In Ordnung. Produktion Südwestrundfunk mit dem Österreichischen Rundfunk 2022. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim. Informationen zu dem heute präsentierten Stück finden Sie unter oe1.orf.at/hörspiel mit OE geschrieben. Lilith Hessle, die in der Rolle der Eurydike zu hören war, ist auch morgen zu erleben. In der Sendung Du holde Kunst liest sie einige ihrer Lieblingsgedichte von Mascha Kalecko, Erich Kästner, Joachim Ringelnatz und anderen. Du holde Kunst, morgen, 11. Dezember, 8.15 Uhr und in der Wiederholung um 0.05 Uhr. Thomas Bernhards, der Theatermacher, kaum als Hörspiel produziert, schon als ORF-CD erhältlich. Peter und Kaspar Simonischek und Brigitte Kahner, eine Theaterfamilie, spielt Theaterfamilie. In Bernhards Bühnenwerk landen die drei in einem Kaff und wollen dort ein Welttheater aufführen, zumindest das sogenannte Familienoberhaupt möchte das. Das Hörspiel erhalten sie als ORF-CD unter shop.orf.at. Philipp Scheiner dankt im Namen der Redaktion für Ihre Aufmerksamkeit. Das Ö1-Hörspiel jeden Samstag um 14 Uhr.